dein Schäferpass. Die brüllende Wirklichkeit, du fühlst das in dein Schäferpass. Du liebst dein Schäfer, liebst dein Schäfer, liebst dein Schäfer, liebst dein Schäfer, Schäfer. Schäfer.